gesegnet Land, glückselige Stadt, wo selbst der Herr sein Herd und Feuer hat. Wie kann Gott besser lohnen, als wo er Ehre lässt, in einem Lande wohnen? Wie kann er eine Stadt mit reicher Nachdruck segnen, als wo er Güt und Treu einander lässt begegnen, wo er Gerechtigkeit und Friede zu küssen niemals müde, nicht müde, niemals satt zu werden, teuer verheißen, auch in der Tat erfüllet hat. Da ist der Schluss gemacht, gesegnet Land, glückselig.